Erster das Wort kam zu Jeremia. Es war für alle Juden in Ägypten. Sie wohnten in Migdol, Tachpanes, Nof und Patros. Zweiter Gott, der Herr Israels, sagt, ihr habt das ganze Unglück gesehen. Ich brachte es über Jerusalem und Judas Städte. Sie sind heute leer und ohne Menschen. Dritter, das geschah wegen ihrer schlechten Taten. Sie machten mich wütend. Sie brachten anderen Göttern Rauchopfer. Diese Götter kannten sie nicht. Vierter, ich sandte immer wieder meine Diener, die Propheten, zu euch. Sie sagten, tut diese schlimmen Dinge nicht. Ich hasse sie. Fünfter, aber sie hörten nicht zu. Sie gaben ihre schlechten Taten nicht auf. Sie brachten anderen Göttern weiter Rauchopfer. Sechster, darum kam mein Zorn über die Städte Judas. Er kam auch über die Straßen Jerusalems. Sie wurden leer und verlassen, so wie heute. Siebter Gott, der Herr Israels, sagt, warum wollt ihr euch selbst großes Unglück bringen? Ihr vernichtet Männer, Frauen, Kinder und Babys aus Juda. Dann bleibt niemand von euch übrig. Achter, ihr macht mich wütend mit euren Taten. Ihr bringt anderen Göttern Rauchopfer in Ägypten. Ihr wollt dort als Fremde leben. Dann werdet ihr vernichtet und von allen Völkern verflucht. Neunter, habt ihr die schlechten Taten eurer Väter vergessen? Und die Taten der Könige und Anführer Judas? Und eure eigenen Taten und die Taten eurer Frauen? Sie taten dies in Juda und Jerusalem. Zehnter, bis heute waren sie nicht traurig über ihre Sünden. Sie hatten keinen Respekt vor mir. Sie lebten nicht nach meinen Regeln und Gesetzen. Ich gab diese euch und euren Vätern. Elfter, darum sagt Gott, der Herr Israels, ich werde euch Unglück bringen. Ich werde ganz Juda vernichten. Zwölfter, ich werde die Menschen aus Juda wegnehmen. Sie wollen nach Ägypten gehen und dort als Fremde leben. Alle werden sterben, durch Schwert und Hunger. Sie werden verflucht und beschimpft werden. Dreizehnter, ich werde die Menschen in Ägypten bestrafen. Ich werde sie mit Schwert, Hunger und Krankheit bestrafen. So wie ich Jerusalem bestraft habe. Vierzehnter, von den Menschen aus Juda, die nach Ägypten gingen, wird niemand fliehen können. Sie wollen nach Juda zurückkehren und dort wohnen. Aber sie werden nicht zurückkehren. Nur sehr wenige werden entkommen. Fünfzehnter, dann antworteten Jeremia alle Männer. Sie wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern Rauchopfer brachten. Auch alle Frauen und das ganze Volk in Ägypten, in Patros, antworteten so, 16. Wir hören nicht auf dich. Das, was du uns im Namen Gottes gesagt hast, ist uns egal. 17. Wir werden unser Versprechen erfüllen. Wir werden der Himmelskönigin Rauchopfer und Trankopfer bringen. Das taten wir schon mit unseren Vätern, Königen und Anführern in Juda und Jerusalem. Damals hatten wir genug Brot, es ging uns gut und wir hatten kein Unglück. 18. Aber seit wir der Himmelskönigin keine Rauchopfer mehr brachten, hatten wir nichts. Wir wurden durch Schwert und Hunger getötet. 19. Wir bringen der Himmelskönigin Rauchopfer und Trankopfer. Wir backen Kuchen für sie. Unsere Männer wissen das. Wir tun es nicht heimlich. 20. Dann sprach Jeremia zu allen Menschen. Er sprach zu den Männern und Frauen. Sie hatten ihm so geantwortet. 21. Gott hat an eure Rauchopfer gedacht. Ihr habt sie gemacht, wie eure Väter, Könige und Anführer. Das Volk in Juda und Jerusalem tat es auch. 22. Gott konnte eure schlechten Taten nicht mehr ertragen. Er konnte die schlimmen Dinge nicht mehr ertragen. Darum wurde euer Land leer und verflucht. Es ist heute ohne Menschen. 23. Ihr habt Götzen Rauchopfer gebracht. Ihr habt gegen Gott gesündigt. Ihr habt nicht auf seine Befehle und Regeln gehört. Darum kam dieses Unglück über euch, so wie heute. 24. Danach sprach Jeremia zu allen Menschen und Frauen. Er sagte, hört Gottes Wort, alle Juden, die ihr in Ägypten lebt. 25. Gott, der Herr Israels, sagt, ihr Frauen, was ihr gesagt habt, das habt ihr auch getan. Ihr sagt, wir wollen unsere Versprechen erfüllen. Wir bringen der Himmelskönigin Rauchopfer und Trankopfer. Also erfüllt eure Versprechen. 26. Darum hört Gottes Wort, alle Juden in Ägypten. Gott sagt, ich schwöre bei meinem großen Namen. Kein Jude in Ägypten wird meinen Namen mehr nennen. Niemand wird sagen, so wahr Gott, der Herr, lebt. 27. Ich werde auf sie achten, um ihnen Unglück zu bringen, nicht Glück. Alle Juden in Ägypten werden durch Schwert und Hunger sterben. Sie werden alle weg sein. 28. Aber die dem Schwert entkommen sind, werden aus Ägypten nach Juda zurückkehren. Es werden nur wenige sein. Alle anderen Juden in Ägypten werden sehen, wessen Worte wahr werden. Meine Worte oder ihre Worte. 29. Gott sagt, das wird ein Zeichen für euch sein. Ich werde euch an diesem Ort bestrafen. Dann werdet ihr wissen, dass meine Drohungen über Unglück wahr werden. 30. Gott sagt, ich werde Pharao Hofra, den König von Ägypten, seinen Feinden geben. Sie wollen ihn töten. So gab ich König Zedekia von Juda Nebukadnezar. Nebukadnezar war König von Babel und Zedekias Feind. Er wollte ihn töten.